alte Adam, ein glückliches Paar. Da war der Schmutz und Dreck Atomkraftwerke noch nicht da. Wenn du etwas ändern willst, dann fang doch endlich an. Wenn du die Welt verändern willst, beeil dich, sonst bist du zu spät. Welt. Jeder von uns wird ein Held. Nur zusammen sind wir stark. Es kostet dich keine Mühe mag. Wir verändern die Welt. Die Welt versinkt in Schweigen, wenn sie sowas sieht. Erbeben und Tsunamis und der gottverdammte Krieg. Fang doch bei dir selber an und ändere diese Welt. Wenn du nur deine nächste Nacht ist, dann bist du ein Held. Und wenn du etwas ändern willst, dann fang doch endlich an. Wenn du die Welt verändern willst,